Auch was das Gelübde der Armut betrifft, rügt Acquaviva in einer anderen Instruktion vieles, unter anderem den sehr bezeichnenden Missstand, dass die Scholastiker des Ordens durch Abschreiben von Vorlesungen für auswärtige Studenten sich Geld verdienen und dies unter Zustimmung der Oberen ausgeben. Von Anfang an litt der Jesuitenorden schwer unter Missständen, die ausgingen von den Beichtvätern, welche der Orden den Fürsten und ihren Frauen zur Verfügung stellte. Man lese die zweifellos zurechtgeschnittene und lückenhafte Schilderung, die der Jesuit Dur aus den Ordensarchiven gibt, von dem Verhalten jesuitischer Beichtväter am bayerischen Hofe. Die Jesuiten an den deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts, Seite 96 und folgende. Da verstummen in den vertraulichen Berichten der Ordensoberen die Klagen nicht über das wenig erbauliche Benehmen dieser Ordensmitglieder. Sie sind hingegen der Weichlichkeit, der Völlerei, sie wollen ein freies, ungebundenes Hofleben mit Spiel und Jagd führen, ohne an den Ordensgehorsam und die Ordenszucht gebunden zu sein. Noch nicht 40 Jahre nach Gründung des Ordens schrieb der Provinzial der oberdeutschen Ordensprovinz, der Jesuit Hofheus, dem Ordensgeneral Mercurian: »Ich glaube bestimmt, dass wir endlich ernstlich für unsere Ordenszucht in Deutschland sorgen müssen.« Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 122. Und er belegt den bemerkenswerten Satz durch sein schon zuvor besprochenes Memoriale. Eine große Zahl von Jesuiten überreichte dem Papste Clemens VIII. Eine Denkschrift, worin es heißt: »Wer leugnet, dass in unserer Gesellschaft Übelstände sind, ist blind. Der General besitzt absolute Gewalt, alles lenkt er nach seinem Gutdünken. Er fürchtet nichts, er schreckt die übrigen, große und um die Gesellschaft sehr verdiente Männer unterdrückt er, ja fast tötet er sie.« Aus einer anderen, zur gleichen Zeit von Jesuiten an Clemens VIII. Gerichteten Beschwerde ertönt die Klage: »Wer Oberer geworden ist, fürchtet niemanden, tut, was er will, behandelt die Untergebenen, wie es ihm beliebt, lässt Gehorsam, Demut, Armut außer Acht, obwohl viele Obere unfähig, ärgernisgebend, ruhestörend sind, so lässt der General sie doch in ihrem Amte, um nicht den Schein auf sich zu ziehen, er habe eine schlechte Wahl getroffen. Daher kommt es, dass so viele gezwungen werden, die Gesellschaft zu verlassen, weil der Ordensgeneral mehr der Lüge der Oberen als der Wahrheit der Untergebenen glaubt. Der General ist der Herr der Herren, er tut, was er will, durch keine Gesetze gebunden, er tötet und macht lebendig, als ob er Gott wäre.« Ein besonders schlimmer Missstand war die Procuratio Intercessionum Externorum, das heißt der Versuch von Jesuiten, sich durch Einwirkung einflussreicher, außerhalb des Ordens stehender Personen Vorteile und Erfüllung persönlicher Wünsche zu verschaffen. Mehrere Generalkongregationen, die 7., die 10. und die 16., welche die Jahre 1615 bis 1730 umfassen, mussten sich mit dieser Pest beschäftigen und setzten schwere Strafen für Interzessionsversuche fest. Im 20. Dekret der 7. Generalkongregation 1615-1616 heißt es: »Da die Kongregation gebeten worden ist, ein wirksames Heilmittel vorzusehen, um jene zu bändigen, welche für sich oder für andere die Einwirkung Auswärtiger bei irgendwelcher Angelegenheit sich verschaffen, so beschließt die Kongregation, diese von den unsrigen veranlassten Einmischungen Auswärtiger seien als eine Pest jedes gut eingerichteten Ordens mit allen Mitteln zu unterdrücken. Nicht ohne großen Schmerz erkannte sie diese allmählich einschleichenden Beschützungen und sah, nicht auf geringfügige Gründe und Anzeichen gestützt, voraus, dass die Gesellschaft allmählich in die schwersten Nachteile und Schäden geraten werde, wenn dem Übel nicht so bald als möglich gesteuert werde. Ernst ermahnt sie deshalb alle Oberen, zur Beseitigung des dem ganzen Körper drohenden Übels jene Sorgfalt anzuwenden, welche die Größe der Krankheit erfordert. Das 18. Dekret der 10. Generalkongregation von 1652 wendet sich abermals gegen diese Pest, und das 17. Dekret der 16. Generalkongregation bestimmt sogar, dass Übertretungen in diesem Punkte dem Oberen reservierte Sünden sein sollen. Das heißt, Sünden, von denen nur der Obere lossprechen kann. Die Pest muss also immer weiter um sich gegriffen haben. Allein schon im Jahre 1665, am 4. März, musste der Ordensgeneral Paul Oliva an die Oberen der einzelnen Ordensprovinz wieder schreiben: Zwei Dinge bereiten mir in meinem dornenvollen Amte große Sorgen. Das erste ist die häufige Übertretung der in Kraft des heiligen Gehorsams der ganzen Gesellschaft auferlegten Verbote und besonders desjenigen, das verbietet, sich um die Einmischung und Gunst von auswärtigen, einflussreicher, nicht zum Jesuiten gehöriger Personen zu bemühen. Denn obwohl diese Verbote in der Generalkongregation geprüft und gebilligt worden sind, sehe ich doch seufzenden Herzens, dass sie von einigen gering geachtet und ohne Skrupel übertreten werden.